Sitz. Sitz. 2015, Digga. Karlsruhe, es muss schauen, was hat. Schalt mal einen Gang runter. Die Hasemucke halt aus jedem Bunker. Nicht aus dem Karlsruhe, das du kennst, sondern aus dem darunter. Ich seh das gleiche auch in Freiburg und in Stuttgart. Bruder, Kanaks machen unsers, doch das meiste kriegt die Mutter. Bisschen noch von Zeitarbeit, zusammen sind's paar hundert. Knapp in Taui, wir zu 20, damit Anne sich nicht wundert. Ich bin Hutmann, ich will nicht in die News, in die Presse, fühl mich gut. Unter Kanaks mit Tattoos in der Fresse. Hast du Fluss, dann versteck es oder suchst, wenn es weg ist. Die Straße voller Scheiße, unsere Schuhe, die sind dreckig. Du bist in dem Buch und ich pump den Blues in dem Check-in, alte Schule. Denn ich suche dich zu Fuß mit nem Check-in. Dann hab ich auch nicht stecken, denn die Kripos sind am Block. Und obwohl sie nicht so viel verdienen, lieben sie den Job. Gerade deshalb patrouillieren sie so oft. Also verbrenn dir nicht die Finger hier im Viertel, wenn es kocht. Denn ich bin Haze. Das hier, was ich rappe, gibt die Straße mir vor. Denn ich trag keine Jordans, nur Basketball-Shorts. Will ich was haben? Wenn ja, man, der Markt ist grad vor deiner Nase. Läuft unsichtbarer Warenimport. Der Vertrag ist dein Wort, wenn du sagst ab sofort. Die Rechnung sind Zeugen, die Strafe enorm. Denn diese Stadt ist kein harmloser Ort, weil die Straße macht Sport. Was erwartest du von dort? Ach so, du bist Rapper, am Mai kriegst du ein Bretter. Jetzt diese Meter, ihr Meter, Kreime, wenn ich schmetter. Trinke teuren Schnaps in Feuerbach mit Sascha Tebra. Hase, Jentrich set an Kasu, Representa, Koblenta. Also laber mich nicht weg, Mann. Ich kenn dich nicht, du kennst mich nicht und das wird sich nicht ändern. Und wenn dann, denk dran, nur weil ich das so will. Dein Bitch steht still und meins läuft so richtig gechillt.